Yvonne von Galais lag da wie am Abend zuvor. Alles Blut im Gesicht, lang ausgestreckt und den Kopf zurückgelegt. Wangen und Stirn waren dunkelrot und die Augen manchmal wie bei einem Ertrinkenden verdreht. So kämpfte sie mit unbeschreiblichem Mut und Sanftmut zugleich mit dem Tode. Sie konnte nicht sprechen, aber sie reichte mir ihre glühende Hand mit solchem Ausdruck von Freundschaft, dass ich fast laut geschluchzt hätte. »Nun sehen Sie«, sagte Herr von Galais sehr laut, mit erschreckender, wie Wahnsinn anmutender Heiterkeit, »für eine Kranke sieht sie nicht zu schlecht aus.« Und ich wusste nicht, was ich antworten sollte, aber ich behielt die entsetzlich heiße Hand der sterbenden jungen Frau in der meinen. Sie strengte sich an, um mich etwas zu fragen, mir irgendetwas zu sagen. Sie wandte die Augen erst zu mir, dann nach dem Fenster, als ob sie mir ein Zeichen geben wolle, jemanden draußen zu suchen. Aber dann bekam sie einen schrecklichen Erstickungsanfall. Arzt und Frauen stürzten herbei mit Sauerstoffflasche, Tüchern und Fläschchen, während der Greis sich über sie beugte und mit seiner rauen, zitternden Stimme rief, als ob sie schon weit von ihm entfernt sei, »Hab keine Furcht, Yvonne. Es ist nichts. Du brauchst keine Furcht zu haben.« Dann ließ die Krise nach. Sie konnte etwas Atem holen, aber sie rang weiter mit Erstickungsanfällen und sie war unfähig, mich auch nur einen Augenblick anzusehen, mit mir zu sprechen und aus dem Abgrund, in den sie schon gestürzt war, wieder herauszukommen. Und da ich zu nichts nütze war, musste ich mich entschließen, fortzugehen. Gewiss, ich hätte noch einen Augenblick bleiben können, und wenn ich daran denke, drückt es mir fast das Herz ab. Aber ich hoffte ja noch. Ich redete mir ein, dass alles noch nicht so weit wäre. Als ich am Rande des Waldes hinter dem Hause ankam, dachte ich an den nach dem Fenster gerichteten Blick der jungen Frau. Mit der Aufmerksamkeit einer Schildwache oder eines Menschenjägers durchforschte ich das Innere des Waldes, durch den Augustin einst gekommen war und durch den er im letzten Winter geflohen war. Ach, nichts rührte sich. Kein verdächtiger Schatten. Kein Zweig bewegte sich. Aber nach einer Weile hörte ich am Beginn der Allee von Prévranche her den hellen Ton eines Glöckchens. Bald erschien an der Wegbiegung ein Kind mit roter Kappe und Schülerbluse, von einem Priester gefolgt. Und ich ging von dann, meine Tränen erstickend. Am andern Tag begann die Schule wieder. Um 7 Uhr waren schon 2 oder 3 Jungen auf dem Schulhof. Ich zögerte lange, herauszukommen und mich zu zeigen. Und als ich endlich erschien, um das seit 2 Monaten verschlossene, muffig riechende Klassenzimmer zu öffnen, trat das ein, was ich am meisten auf der Welt befürchtete. Ich sah, wie der größte Schüler sich von der spielenden Gruppe loslöste und zu mir kam, um mir zu sagen, die junge Dame von Les Sablonnières sei gestern bei Anbruch der Nacht gestorben. Alles verwirrt sich in mir. Alles wird von Schmerz überflutet. Mir scheint jetzt, dass ich nie wieder den Mut haben werde, meinen Unterricht aufzunehmen. Schon das Überschreiten des öden Schulhofes ist für mich eine Anstrengung, die mir die Knie lähmt. Die Welt ist leer, die Ferien sind beendet. Beendet sind die langen Fahrten im Wagen, beendet das geheimnisvolle Fest. Alles ist wieder so alltäglich wie früher. Ich habe den Kindern gesagt, dass heute die Schule ausfiele. Sie gehen in kleinen Gruppen fort, um die Nachricht den anderen zu bringen. Ich nehme meinen schwarzen Hut, ziehe einen schwarzen Rock an und gehe traurig nach Les Sablonnières. Nun stehe ich vor dem Hause, das wir vor 3 Jahren so gesucht hatten. In diesem Hause ist Yvonne von Galais, die Frau Augustin Mons, gestern gestorben. Ein Fremder könnte das Haus für eine Kapelle halten, so still ist es seit gestern an diesem trostlosen Orte geworden. Das also hatte uns der schöne Morgen des Ferienendes vorbehalten. Wie treulos erschien mir die durch die Zweige schimmernde Herbstsonne. Wie sollte ich gegen diese fürchterliche Empörung, diese erstickend aufsteigenden Tränen kämpfen? Wir hatten das schöne junge Mädchen wiedergefunden, wir hatten es erobert. Sie war die Frau meines Kameraden. Und ich liebte sie mit jener tiefen und heimlichen Freundschaft, von der man nie spricht. Neben der Klingel in der Türecke hat man das Schild von gestern gelassen. Der Sarg steht schon unten in der Vorhalle. Im Zimmer des ersten Stockes empfängt mich die Amme des Kindes. Sie erzählt mir das Ende und öffnet leise die Türe. Hier liegt sie. Kein Fieber, kein Kampf mehr, keine Röte, keine Erwartung. Nur Schweigen und ein hartes, gefühlloses, weißes, von Watte umgebenes Gesicht. Eine tote Stirn, von der dichtes, hartes Haar herabhängt. Herr von Galais kauert in einer Ecke, uns den Rücken zuwendend. Er ist in Strümpfen, ohne Schuhe, und wühlt mit einer furchterregenden Beharrlichkeit in Unordnung zeigenden Schubfächern, die er aus einem Schrank herausgerissen hat. Von Zeit zu Zeit zieht er unter heftigem Schluchzen, das ihm die Schultern wie bei einem Lachanfall erschüttert, eine alte, schon vergilbte Fotografie seiner Tochter hervor. Die Beerdigung soll mittags stattfinden. Der Arzt fürchtet eine schnelle Zersetzung, wie sie oft auf Embolien folgt. Deshalb ist auch das Gesicht, wie übrigens auch der ganze Körper, in karbolgetränkte Watte gehüllt. Als das Anziehen beendet ist, man hat ihr das wunderschöne dunkelblaue, mit kleinen Silbersternen besäte Samtkleid angezogen, aber dabei sind die schönen, jetzt aus der Mode gekommenen Keulenärmel flach gedrückt und zerknittert worden. Im Augenblick, als man den Sarg hinauftragen wollte, bemerkte man, dass er in dem zu engen Korridor nicht zu wenden sei. Man hätte ihn mit einem Strick außen am Fenster hochziehen und ihn auf dieselbe Weise wieder herunterlassen müssen. Aber Herr von Galais, der immer noch über die alten Sachen gebeugt ist, unter denen er irgendwelche verlorene Erinnerungsstücke sucht, greift jetzt mit einer fürchterlichen Heftigkeit ein. »Ehe ich etwas so Furchtbares geschehen lasse«, sagt er mit von Tränen und Zorn erstickter Stimme, »nehme ich sie selbst und trage sie auf meinen Armen herunter.« Und er hätte es getan, auf die Gefahr hin, vor Schwäche zu fallen und mit ihr zusammenzubrechen. Aber da trete ich vor und tue das Einzige, was möglich ist. Mit Hilfe des Arztes und einer Frau nehme ich sie und drücke sie gegen meine Brust. Auf meinem linken Arm sitzend, die Schultern gegen meinen rechten Arm gestützt, ihr zurückfallender Kopf unter meinem Kinn liegend, lastet sie schrecklich auf meinem Herzen. Ich steige langsam, Stufe für Stufe, die lange, steile Treppe hinab, während man unten alles vorbereitet. Bei jeder Stufe komme ich mit diesem Gewicht auf der Brust immer mehr außer Atem. Ich drücke den leblosen, schweren Körper fester und neige den Kopf auf das Gesicht meiner Last. Mein Atem geht schwer und ihre vom Hauch bewegten blonden Haare dringen mir in den Mund, tote Haare, die einen Erdgeschmack haben. Dieser Geschmack nach Erde und Tod, dieses Gewicht auf dem Herzen, das ist alles, was für mich bleibt von dem großen Abenteuer und von dir, Yvonne von Galais, junge, so sehr ersehnte, so heißgeliebte Frau. In dem Hause voll trauriger Erinnerungen, in dem tagsüber Frauen ein winziges, krankes Kind wiegten und trösteten, legte sich der alte Herr von Galais hin, um in den ersten Tagen strenger Kälte friedlich hinüberzugehen. Ich konnte die Tränen nicht zurückhalten, als ich am Totenbette dieses liebenswerten alten Mannes stand, dessen Nachsicht und Wunderlichkeit zusammen mit der seines Sohnes die Ursache unseres ganzen Abenteuers gewesen war. Glücklicherweise war alles, was sich ereignet hatte, seinem Gedächtnis vollkommen entschwunden, und er starb ganz still und kampflos. Da er seit langer Zeit weder Verwandte noch Freunde in dieser Gegend Frankreichs besaß, hatte er mich testamentarisch zu seinem Universalerben eingesetzt, bis zur Rückkehr Mohns, dem ich über alles Rechenschaft abzulegen hatte, falls er überhaupt jemals zurückkam. Und von nun an wohnte ich in Les Sablonnières. Nach Saint-Benoît ging ich nur zum Unterricht. Ich brach früh am Morgen auf, aß zum Mittag ein auf dem gut bereitetes Mahl, das ich auf dem Ofen wärmen ließ, und kehrte am Abend gleich nach der Arbeitsstunde zurück. So konnte ich das Kind, das die Mägde des Pachthofes warteten, bei mir behalten. Vor allem aber hatte ich so mehr Aussicht, Augustin zu treffen, wenn er eines Tages nach Les Sablonnières zurückkehren sollte. Ich gab übrigens die Hoffnung nicht auf, in den Möbeln oder Schubfächern des Hauses nicht doch schließlich ein Papier, irgendeine Angabe zu finden, die mir einen Hinweis gab, wie er während des langen Schweigens der vorhergehenden Jahre seine Zeit verbracht hatte und vielleicht so den Grund zu seiner Flucht zu verstehen oder wenigstens seine Spur zu finden. Ich hatte schon vergeblich, wer weiß, wie viele Wandschränke und Schränke durchsucht und in den Abstellzimmern eine Menge alter Pappschachteln geöffnet. Sie waren teils mit Bündeln alter Briefe und vergilbter Fotografien der Familie von Gallet angefüllt, teils enthielten sie künstliche Blumen, Federn, Reiher und altmodische Vögel. Den Schachteln entströmte ein unbestimmbarer, welker Geruch, ein verwehter Duft, der in mir plötzlich für den ganzen Tag schmerzliche Erinnerungen hervorrief und meine Nachforschungen hemmte. An einem Urlaubstage endlich entdeckte ich auf dem Boden einen kleinen, länglichen, flachen Koffer, der mit einem halb abgeschabten, borstigen Schweinsfell überzogen war und in dem ich Augustins Schülerkoffer wiedererkannte. Ich bedauerte nicht gleich, hier mit dem Suchen begonnen zu haben. Das verrostete Schloss konnte ich leicht sprengen. Der Koffer war bis zum Rande mit Heften und Büchern von Saint-Agathe gefüllt, Arithmetik, Literatur, Aufgabenheft und alles Mögliche. Mehr aus Rührung als aus Neugier begann ich darin zu blättern und las die alten Klassenarbeiten wieder, die ich noch auswendig wusste. So oft hatten wir sie immer wieder abschreiben müssen. Der Aquädukt von Rousseau, ein Abenteuer in Kalabrien von Paul-Louis Courier, Briefe Georges Sands an ihren Sohn. Auch ein Aufsatzheft war dabei, was mich überraschte, weil diese Hefte stets in der Schule blieben und niemals von den Schülern mitgenommen wurden. Es war ein grünes Heft mit ganz vergilbten Rändern. Der Name des Schülers, Augustin Mohn, stand mit wunderschöner Rundschrift auf dem Deckel. Ich öffnete das Heft. Am Datum der Aufsätze sah ich, dass Mohn es wenige Tage vor dem Verlassen Saint-Agathes begonnen hatte. Die ersten Seiten waren mit der peinlichen Sorgfalt geschrieben, die wir anwandten, wenn wir in diesen Aufsatzheften arbeiteten. Aber nur drei Seiten waren beschrieben, der Rest war leer geblieben und deshalb hatte Mohn es mitgenommen. Während ich auf dem Fußboden kniend an all diese Arbeiten und kindischen Vorschriften zurückdachte, die einen so breiten Raum in unserer Jugend einnahmen, blätterte ich langsam die Seiten des unvollendeten Heftes um. Und so entdeckte ich, dass noch andere Blätter beschrieben waren. Nach vier weißgelassenen Seiten war weitergeschrieben worden. Es war wieder Mohns Schrift, aber diesmal flüchtig, ohne Sorgfalt und kaum leserlich. Kleine Absätze von ungleicher Breite, durch leergelassene Linien getrennt. Manchmal stand nur ein unvollendeter Satz da, ab und zu war ein Datum angegeben. Gleich bei der ersten Zeile vermutete ich, hier Auskunft über Mohns Leben in Paris, Angaben über die Spur, die ich suchte, zu finden und nahm das Heft mit ins Speisezimmer, um dort bei Tageslicht in aller Muße das seltsame Schriftstück zu lesen. Es war ein klarer, bewegter Wintertag. Bald zeichnete heller Sonnenschein die Fensterkreuze auf die weißen Vorhänge, bald trieb ein heftiger Windstoß eisigen Regen gegen die Scheiben. Und vor dem Fenster, in der Nähe des Kamins, las ich die Seiten, die mir so manches erklärten und deren genaue Abschrift hier folgt. Ich bin noch einmal an ihrem Fenster vorübergegangen. Die Scheiben sind immer noch staubbedeckt und die geschlossenen Vorhänge scheinen weiß hindurch. Wenn Yvonne von Gallet das Fenster öffnen würde, hätte ich ihr nichts zu sagen, da sie ja jetzt verheiratet ist. Was soll ich nun tun? Wie soll ich weiterleben? Sonnabend, 13. Februar. Gestern habe ich am Quai das junge Mädchen wieder getroffen, das mir im Juni Auskunft gab und gleich mir vor dem verschlossenen Hause wartete. Ich habe mit ihr gesprochen. Während sie neben mir herging, sah ich von der Seite die leichten Fehler ihres Gesichtes, eine kleine Falte in den Mundwinkeln, etwas eingefallene Wangen und stark gepuderte Nasenflügel. Plötzlich wandte sie sich zu mir und sah mir voll ins Gesicht, wahrscheinlich weil sie von vorn schöner ist als von der Seite. »Sie machen mir viel Spaß«, sagte sie. »Sie erinnern mich an einen jungen Mann, der mir früher einmal in Bursch den Hof machte. Ich war sogar mit ihm verlobt.« Aber auf einmal, wie wir auf der einsamen, nassen Straße, die den Schein der Gaslaternen widerspiegelt, gehen, drängt sie sich näher an mich und bittet mich, heute Abend mit ihr und ihrer Schwester ins Theater zu gehen. Ich antworte ausweichend, um ihre Einladung abzulehnen. Sie wird böse und will gleich fortgehen. Und jetzt halte ich sie zurück. Ein Arbeiter, der in der Dunkelheit vorübergeht, scherzt mit halblauter Stimme, »Geh nicht mit, Kleine, er tut dir was.« Und wir werden beide ganz verwirrt. Im Theater. Die beiden jungen Mädchen, meine Freundin, die Valentine Blondeau heißt, und ihre Schwester, sind in ärmlicher Sonntagskleidung gekommen. Valentine hat irgendetwas Ärmliches und Kindliches an sich, und ihr Blick hat etwas zugleich Leidendes und Verwegenes, das mich anzieht. Wenn ich bei ihr bin, dem einzigen Wesen auf der Welt, das mir über die Leute vom Gut Auskunft geben konnte, so denke ich unaufhörlich an mein seltsames Abenteuer. Als ich um Mitternacht allein auf der einsamen Straße bin, frage ich mich, was aus dieser neuen, sonderbaren Geschichte werden soll. Ich gehe an den Häusern entlang, die aneinandergereihten Pappschachteln gleichen und in denen ein ganzes Volk schläft. Valentin hat sich mit mir, ohne dass es ihre Schwester merkte, für Donnerstag um 4 Uhr vor dem gleichen Theater verabredet. Wenn ich morgen nicht da sein sollte, sagte sie, so kommen sie am Freitag um dieselbe Zeit, dann Sonnabend und so fort, alle Tage. Donnerstag, 18. Februar, vor dem Theater. Nach einer Viertelstunde bin ich sicher, dass sie nicht kommen wird. Freitagabend. Ich hatte geglaubt, schreiben zu müssen, ich habe sie nicht wiedergesehen. Und alles wäre zu Ende gewesen. Aber als ich heute um 4 Uhr am Theater ankam, war sie da. Zierlich und ernst, schwarz gekleidet, aber das Gesicht gepudert und mit einem weißen Kragen, der ihr das Aussehen eines Pierrot verleiht. Ihr Gesichtsausdruck ist zugleich schmerzlich und boshaft. Sie ist gekommen, um mir zu sagen, dass sie mich sofort verlassen müsse und nicht wiederkommen werde. Und trotzdem gehen wir beide bei Anbruch der Nacht noch lange auf dem Kies des Tuileriengartens dicht nebeneinander her. Sie erzählt mir ihre Geschichte, aber so verwirrt, dass ich nur unvollkommen verstehe. Sie sagt, mein Geliebter, wenn sie von ihrem Verlobten spricht, den sie nicht geheiratet hat. Ich liebe ihn noch, mehr als sie glauben. Und dann plötzlich, jäh, brutal, traurig. Aber was wollen Sie? Lieben Sie mich auch? Wollen auch Sie um meine Hand bitten? Ich stammelte etwas. Ich weiß nicht, was ich geantwortet habe. Vielleicht habe ich ja gesagt. Hier brach das Tagebuch ab. Es folgten Briefentwürfe, die unleserlich formlos oft durchstrichen waren. Welch zweifelhafte Verlobung. Das junge Mädchen hatte auf Mohns Bitte ihren Beruf aufgegeben. Er hatte sich mit den Vorbereitungen zur Heirat beschäftigt. Aber immer wieder von dem Wunsche getrieben, weiter zu suchen, wieder die Spur seiner verlorenen Liebe zu finden, war er wohl mehrere Male abgereist. Und in diesen Briefen suchte er sich vor Valentin zu rechtfertigen. Dann begann das Tagebuch wieder. Er hatte Erinnerungen aufgeschrieben an einen Aufenthalt, den sie beide zusammen irgendwo auf dem Lande verbracht hatten. Aber seltsamerweise war von diesem Augenblick an, vielleicht aus einem Gefühl geheimer Scham heraus, das Tagebuch in so abgehackter, formloser Art und so hastig niedergeschrieben, dass ich selbst aus den Bruchstücken diesen ganzen Teil seiner Geschichte zusammenstellen musste. 14. Juni. Als er spät am Morgen im Zimmer des Gasthofes erwachte, waren die roten Zeichnungen des dunklen Vorhangs von der Sonne beleuchtet. Er erhob sich, klopfte leise an die benachbarte Tür, ohne eine Antwort zu erhalten, und öffnete geräuschlos. Sie schlief ganz unbeweglich und still, ohne dass man sie atmen hörte, wie wohl ein Vogel schläft. Lange betrachtete er dieses Kindergesicht mit den geschlossenen Augen, ein so ruhiges Gesicht, das man am liebsten nie geweckt und beunruhigt hätte. 15. Juni. Bei dem Essen auf dem Bauerngut, zu dem sie auf Veranlassung ihrer Freunde, die sie als Mann und Frau vorgestellt hatten, zu ihrem großen Verdruss eingeladen waren, schien sie schüchtern wie eine Neuvermählte. Und dann war ab und zu der junge Mann gezwungen zu sagen, »Meine Frau! Valentin, meine Frau!« Und jedes Mal, wenn er dieses Wort in dem dunklen Saal vor unbekannten Bauern aussprach, hatte er das Gefühl, ein Verbrechen zu begehen. 17. Juni. Sie begannen von Liebe zu sprechen. Valentin redete. Und ihn mit ängstlichem Blick fest ansehend, zog sie aus ihrer Tasche ein kleines Bündel Briefe, die sie ihm reichte, die Briefe ihres Verlobten. Ach, er erkannte sofort die zierliche Handschrift. Wie hatte er nur nicht schon früher daran denken können? Das war die Handschrift Franzens, des Komödianten, die er einst auf dem verzweifelten Zettel gesehen hatte, der im Zimmer auf dem Gut lag. Mohn war so betäubt, dass er noch gar nicht begriff, welchen Zusammenbruch das alles für ihn bedeutete. Er las halbblind vor Kummer und Zorn, mit unbeweglichem, aber ganz blassem Gesicht und einem Zittern unter den Augen. Als Valentin ihn so sah, schaute sie beunruhigt nach, welche Stelle er gerade las und was ihn so ärgerte. »Das war«, erklärte sie ganz schnell, »ein Schmuckstück, das er mir gegeben hatte. Er ließ mich schwören, es für immer zu behalten. Er hatte solche verrückten Einfälle. Aber hierdurch reizte Simon noch mehr. »Verrückt«, sagte er, die Briefe in seine Tasche steckend, »warum hast du niemals an ihn glauben wollen? Ich habe ihn gekannt. Er war der prachtvollste Kerl der Welt.« »Du hast ihn gekannt?« fragte sie aufs Höchste erregt. »Du hast Franz von Galais gekannt?« »Er war mein bester Freund, mein Gefährte bei allen Abenteuern, und nun habe ich ihm seine Braut genommen.« »Ach«, fuhr er wütend fort, »was hast du uns angetan, weil du an nichts glauben wolltest. Du bist an allem schuld, du hast alles verdorben.« Sie wollte sprechen, ihn bei der Hand fassen, aber er stieß sie brutal zurück. »Geh fort, lass mich.« »Nun, wenn es so ist«, sagte sie mit glühendem Gesicht, stammelnd und halb weinend, »dann werde ich wieder nach Paris gehen und wieder auf den Landstraßen herumlaufen, wie ich es schon einmal getan habe. Sicher werde ich ein schlechtes Mädchen werden, ich habe ja keinen Beruf mehr.« Und sie holte ihre Sachen, um dann mit dem Zuge fortzufahren, während Mohn, ohne ihr überhaupt nachzuschauen, blindlings immer weiterlief. Hier hörte das Tagebuch wieder auf. Es folgten weitere Briefentwürfe, Briefe eines unentschlossenen, verwirrten Menschen. In einem der Briefe fragte er sie, wo das so sehr gesuchte Gut liege. In einem anderen beschwor er sie, sich mit Franz von Galais wieder zu versöhnen. Er selbst übernahm es, ihn wiederzufinden. Alle Briefe, deren Entwürfe ich las, waren wohl nicht abgeschickt worden, aber zwei- oder dreimal hatte er wohl wirklich geschrieben, ohne jemals eine Antwort zu erhalten. Für ihn war es eine Zeit schrecklicher und trauriger Kämpfe in vollkommener Verlassenheit gewesen. Die Hoffnung, Yvonne von Galais jemals wiederzusehen, war vollständig entschwunden. Und er hatte wohl gefühlt, wie sein großer Entschluss immer mehr nachließ. Für Mohn gab es in diesem Augenblick nur eine einzige Liebe, und das junge Mädchen, das er vor allen anderen hätte schützen und bewahren sollen, war gerade von ihm ins Verderben geschickt worden. Einigen hastig hingeworfenen Zeilen des Tagebuches entnahm ich noch, dass er den Plan gefasst hatte, Valentin unter allen Umständen wiederzufinden, bevor es zu spät war. Ein Datum in einer Ecke der Seite ließ mich vermuten, dass es sich um die lange Reise handelte, zu der Frau Mohn die Vorbereitungen traf, als ich nach La Ferté-d'Angillon kam, um alles über den Haufen zu werfen. In der verlassenen Mairie schrieb Mohn an einem schönen Morgen des späten August seine Erinnerungen und Pläne nieder, als ich die Tür öffnete und ihm die große Nachricht brachte, die er nicht mehr erwartet hatte. Sein altes Abenteuer hatte ihn wieder erfasst und festgehalten, ohne dass er es wagte, etwas dagegen zu tun oder mir etwas zu gestehen. Dann hatten Gewissensbisse, Reue und Kummer begonnen, bald unterdrückt, bald die Oberhand gewinnt, bis zum Hochzeitstage, an dem der Schrei des Komödianten im Tannenwäldchen ihn theaterhaft an seinen ersten als Jüngling geleisteten Schwur erinnerte. In das gleiche Aufsatzheft hatte er noch in aller Hast einige Zeilen geschrieben, an dem Morgen, bevor er Yvonne von Galais, seit einer Nacht sein Weib, verließ. Mit ihrer Erlaubnis, aber für immer. »Ich gehe fort. Ich muss die Spur der beiden Komödianten, die gestern ins Tannenwäldchen kamen und zu Rat in der Richtung nach Osten gefahren sind, wiederfinden. Ich werde erst dann zu Yvonne zurückkehren, wenn ich Franz und Valentin als Gatten mitbringen und in Franzens Haus führen kann. Diese Aufzeichnungen, die ich als geheimes Tagebuch begonnen habe und die zu meiner Beichte geworden sind, sollen, wenn ich nicht wiederkomme, meinem Freunde François Sorel gehören.« Dann hatte er wohl das Heft schnell unter die anderen geschoben, hatte seinen alten kleinen Schülerkoffer verschlossen und war verschwunden. Die Zeit ging dahin. Ich verlor die Hoffnung, jemals meinen Kameraden wiederzusehen. Die einzige Freude in Les Sablonnières wurde bald das kleine Mädchen, das der Arzt hatte retten können. Ende September konnte man sogar schon feststellen, dass es ein kräftiges, hübsches Kind werden würde. Sie war nun bald ein Jahr alt. Krampfhaft hielt sie sich an den Stühlen fest und schob sie ganz allein vor sich her und versuchte so, ohne vor dem Fallen Angst zu haben, zu gehen. Sie verursachte ein Getöse, das in dem verlassenen Hause laut widerhallte. Wenn ich sie auf meinen Armen hielt, ließ sie sich niemals von mir küssen, sondern hatte eine zugleich wilde und allerliebste Art zu zappeln und unter lautem Lachen mein Gesicht mit ihren geöffneten Händchen zurückzustoßen. Ihre Fröhlichkeit und kindliche Heftigkeit schien den seit ihrer Geburt auf dem Haus ruhenden Kummer zu verscheuchen. Manchmal sagte ich mir, trotz dieser Scheu vor mir, wird sie sicher ein wenig mein Kind werden. Aber wieder einmal sollte die Vorsehung anders entscheiden. An einem Sonntagmorgen, gegen Ende September, war ich sehr zeitig aufgestanden, sogar noch vor der Bäuerin, die das kleine Mädchen betreute. An jenem Morgen stand ich also schon um 5:30 Uhr vor dem Hause unter einem kleinen Schuppen, der an der Trennungsmauer zwischen dem Garten von Les Sablonnières und dem Gemüsegarten des Gutes lag. Es war noch nicht ganz hell, als ich plötzlich hörte, wie das Gartentor sich öffnete und ein Schritt auf dem Kies knirschte. Der Mann, der jetzt den Hof betrat, war mir unbekannt. Soweit ich es erkennen konnte, war es ein großer, bärtiger, wie ein Jäger oder Wilddieb gekleideter Bursche. Der Mann drückte leicht und geräuschlos auf die Türklinke. Aber ich hatte die Tür beim Herausgehen verschlossen. Nachdem er das Gleiche beim Kücheneingang versucht hatte, wandte er, nach einem Augenblick des Zögerns, mir sein beunruhigtes Gesicht zu, und jetzt erkannte ich den großen Mohn. Eine ganze Weile stand ich erschreckt und verzweifelt da, so überwältigte mich plötzlich der ganze Schmerz, den seine Rückkehr in mir wieder wachrief. Er war hinter dem Hause verschwunden, war ganz herumgegangen und kam jetzt zögernden Schrittes wieder. Da trat ich zu ihm und umarmte ihn schluchzend, ohne ein Wort hervorbringen zu können. Er begriff sofort. »Ach«, sagte er kurz, »sie ist tot, nicht wahr?« Es war jetzt hell geworden. Damit das Schwerste gleich geschähe, ließ ich in die Treppe hinaufsteigen, die zum Zimmer der Toten führte. Kaum war er eingetreten, so fiel er vor dem Bett auf die Knie und blieb lange so den Kopf in beide Arme. Endlich erhob er sich mit verstörten Augen, und ihn wieder beim Arm führend, öffnete ich die Türe, die ins Zimmer des kleinen Mädchens führte. Sie war erwacht und hatte sich selbstständig in ihrer Wiege aufrecht hingesetzt, so dass man gerade ihr erstauntes, uns zugewandtes Gesicht sehen konnte. »Das ist deine Tochter«, sagte ich. Er fuhr zusammen und sah mich an. Dann ergriff er sie und hob sie in seine Arme. Zuerst konnte er sie nicht gut sehen, weil er weinte. Dann wandte er sich mit gesenktem Kopf zu mir, um der großen Rührung etwas Herr zu werden, und sagte, das Kind fest an sich drückend, »Die beiden anderen habe ich zurückgebracht. Du kannst sie in ihrem Hause besuchen.« Und wirklich, als ich am Vormittag ganz nachdenklich und fast glücklich zu Franzens Haus ging, das mir Yvonne von Galais einst verlassen gezeigt hatte, sah ich von Weitem eine junge Hausfrau mit weißem Kragen ihre Türschwelle kehren. Ein Gegenstand der Neugier und Bewunderung für einige kleine Burschen, die sonntäglich gekleidet zur Messe gingen. Der Kleinen wurde es inzwischen unbequem, so festgedrückt zu werden, und als Augustin, der den Kopf zur Seite drehte, um seine Tränen zu verbergen, sie auch weiterhin nicht ansah, gab sie ihm mit ihrer kleinen Hand einen kräftigen Klaps auf seinen bärtigen, feuchten Mund. Diesmal hob der Vater seine Tochter ganz hoch, schwenkte sie auf seinen Armen hin und her und betrachtete sie lächelnd. Befriedigt klatschte sie in die Hände. Ich war etwas zurückgetreten, um beide besser zu sehen. Ein wenig enttäuscht und doch freudig verwundert begriff ich, dass die Kleine hier endlich den Kameraden gefunden hatte, den sie unbewusst erwartete. Ich fühlte, dass der große Mohn gekommen war, um mir die einzige Freude, die er mir gelassen, zu nehmen. Und schon sah ich vor mir, wie er in der Nacht, seine Tochter in seinen Mantel gehüllt, auf neue Abenteuer auszog.